Erster, dies sind Worte über das Tal der Vision. Warum sind alle Leute auf den Dächern? Zweiter, die Stadt war laut und fröhlich. Aber jetzt ist sie es nicht mehr. Die Toten starben nicht im Kampf. Sie wurden nicht mit dem Schwert getötet. Dritter, alle deine Anführer flohen. Man fing sie ohne Kampf. Viele deiner Leute wurden gefangen. Sie flohen weit weg, aber man fand sie. Vierter, ich sage, schaut weg von mir. Ich muss sehr weinen. Tröstet mich nicht. Meine Leute sind verloren. Fünfter, der Herr, Jahwe, brachte einen Tag des Schreckens. Es war ein Tag der Angst im Tal der Vision. Mauern fielen um. Man hörte Schreie in den Bergen. Sechster, Elam nahm seinen Köcher. Sie hatten Wagen und Reiter. Kir zeigte seinen Schild. Siebter, deine schönen Täler waren voll mit Wagen. Reiter standen vor den Toren. Achter, Gott nahm den Schutz von Juda weg. An diesem Tag saht ihr die Waffen im Waldhaus. Neunter, ihr saht viele Risse in der Stadt Davids. Ihr sammeltet Wasser aus dem unteren Teich. Zehnter, ihr prüftet die Häuser in Jerusalem. Ihr riss die Häuser ab. So wolltet ihr die Mauer stärken. Elfter, ihr machtet ein Becken für Wasser. Es war zwischen zwei Mauern. Aber ihr dachtet nicht an Gott. Er hatte alles geplant. Zwölfter, der Herr, Jahwe, rief an diesem Tag. Er wollte, dass die Leute weinen. Sie sollten trauern und sich die Haare scheren. Dreizehnter, aber die Leute waren fröhlich. Sie aßen Fleisch und tranken Wein. Sie sagten, morgen sterben wir. Vierzehnter, Jahwe, der Herr, sagte mir immer wieder, eure Sünde wird nicht vergeben. Ihr werdet sterben. Das sagte der Herr, Jahwe. Fünfzehnter, der Herr, Jahwe, sagte, geh zu Sebna. Er ist der Verwalter des Hauses. Sechzehnter, was machst du hier, Sebna? Warum hast du ein Grab hier? Du lässt dein Grab hoch im Felsen machen. Siebzehnter, Jahwe wird dich bald wegwerfen, Mann. Er wird dich festpacken. Achtzehnter, er wird dich wie einen Ball wegwerfen. In ein weites Land. Dort wirst du sterben. Deine schönen Wagen kommen auch dorthin. Du bist eine Schande für dein Haus. Neunzehnter, ich nehme dir dein Amt weg. Man wird dich von deinem Platz stoßen. Zwanzigster, an diesem Tag rufe ich meinen Diener Eliakim. Er ist der Sohn von Hilkia. Einundzwanzigster, ich gebe ihm deine Kleider. Ich gebe ihm deinen Gürtel. Er bekommt deine Macht. Er wird wie ein Vater für Jerusalem und Juda sein. 22. Ich gebe ihm den Schlüssel vom Haus Davids. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. 23. Ich mache ihn zu einem festen Nagel. Er wird Ehre für seine Familie bringen. 24. Seine ganze Familie wird sich auf ihn verlassen. Alle, Kinder und Verwandte. Alle Gefäße hängen an ihm. Kleine Schalen und Krüge. 25. Jahwe, der Herr, sagt, an diesem Tag wird der Nagel locker. Er wird fallen. Alles, was daran hängt, geht kaputt. Ja, Jahwe hat es gesagt.